prophecy are. Ich zerreiße Blumen. Ich zerstöre sie. Ich knüpfe Blumen. Ich binde Blumen. Ich mache Blumen. Ich erfinde Blumen. Ich hole sie aus dem Was aus den Blumen Sträuße wirken und gleiche runde Sträuße immer größer und größer. gezogen.